Dann macht er mal die Klappe. Und die Klappe kommt. Ja. Los geht's. Schönen guten Tag. Willkommen beim Sein und Sein Podcast. Sein und Sein. Ja, so, da fängt es schon an. Da kann man direkt nochmal eine Klappe setzen, ne? Schönen guten Tag. Herzlich willkommen beim Sein und Zeit Podcast. Mein Name ist Philipp. Und mein Name ist Ralf. Ja, und wir haben vor, tatsächlich Heidegger Sein und Zeit zu lesen. Gemeinsam. Gemeinsam. Und euch daran teilhaben zu lassen. So sieht es aus. Ja. Was wollen wir? Genau, was wollen wir? Wir haben doch da... Komm, mach die Liste doch mal auf. Ich will die Liste sehen. Willst du die Liste sehen? Warte mal, dann muss ich mal nochmal aufstehen. Kann ich? Ja. Wir haben nämlich was vorbereitet. So. Ja, die Liste fängt an mit der einfachen Frage, wer sind wir? Ja, wie gesagt, wir haben uns ja schon namentlich vorgestellt. Zur Biografie, glaube ich, sollte man nichts... Also ich bin Philosophiestudent, ja. Ja, ich bin das und mal damit, gewesen. Ja. Und damit erklärt sich das schon fast unser Interesse an Heidegger und an Philosophie allgemein. Und ja, ich glaube, jeder, der diesen Podcast hört, wird zumindest deswegen auf diesen Podcast geklickt haben oder ihn runtergeladen haben oder sonst wie, weil er eben auch ein Interesse an Philosophie hat. Denke ich mal. Ansonsten macht es, glaube ich, nicht so viel Sinn, hier reinzuhören. Man muss sich schon dann ja mit der Sache dann beschäftigen. Ne? Also wenn einem das zu langweilig ist, dann ist man, glaube ich, hier an der falschen Adresse. Oder wie siehst du das? Ja, ich würde vor allen Dingen sagen, wenn man das nicht selber liest, dann vielleicht auch. Ja, aber also ich glaube nicht, sagen wir es so, ich glaube nicht, dass wir irgendwas, dass wir wirklich eine Interpretation liefern oder dass wir wirklich das auffangen können, was da drin ist, wirklich, sondern Das ist eben unsere persönliche Lektüre, über die wir dann miteinander reden wollen. Ja. Und das ist ja unser Ziel. Wir lesen das jetzt und wir unterhalten uns über das, was wir da gelesen haben. Also Wir werden das jetzt nicht direkt hier jetzt vorlesen, sondern das machen wir dann vorweg. Also wir werden höchstens Zitate, Auszüge nehmen und dann auf diese kleinen Auszüge eingehen. Also den Text sollte man sich schon, wenn man hier dranbleiben will, sollte man sich den schon besorgen und im besten Falle mitlesen. Ne? Also weil ich denke, die Bezugnahmen, die wir hier machen werden, die werden so ohne Textgrundlage vielleicht nicht ganz verständlich sein. Genau. Ab und an. Ne? Genau. Also gerade wenn wir weiter fortschreiten und in den Begriffen weiter fortschreiten, die ja durchaus fast schon berühmt dafür sind, dass sie relativ kompliziert sind, könnte das ein Problem werden. Aber wir haben natürlich schon den Anspruch, irgendwie verständlich zu reden und nicht in ein ganz abseitiges Philosophengequatsche abzudriften, denke ich mal. Ne? Also ja, vor allem wir werden jetzt auch nicht selbst Heideggern, das ist ja auch... ich versuch's. Du versuchst es? Nein, ich mache Heidegger nicht. Nein, aber genau, und was mir auch wichtig ist, dass wir machen halt in dem Sinne keine Philosophie-Geschichte keine wissenschaftliche Auseinandersetzung in dem Sinne, sondern für mich ist wichtig, dass wir eine persönliche Lektüre machen. Hm. Ja, also dass wir halt uns auch jetzt nicht daran an irgendwelche akademischen Gepflogenheiten halten müssen. Ja. Ja, sondern dass wir eben so darüber reden, wie es uns einfällt. Ja. Weil genau, ich finde, das ist genau nämlich das, was fehlt. Hm. Also es gibt ganz viele Handbücher und Bücher über Heidegger. Ja. Und wir versuchen jetzt einfach nicht naiv, aber das doch eben selbst zu lesen und nochmal darüber zu sprechen und wollen das einfach so weitergeben, wie wir das machen. Mhm. Ne? Und was ich vielleicht auch noch anmerken wollen würde, also es ist ein Podcast über Philosophie. Ja. Und dass das hier selbst philosophisch wird, kann vielleicht mal an Ecken und Enden vorkommen, aber den Anspruch, glaube ich, haben wir auch nicht an uns selbst. Dass Anspruch habe ich sowieso gar nicht, nur nur glaube ich trotzdem, dass das nach meinem Verständnis, wenn ich jetzt mal sagen soll, was mein Philosophieverständnis ist, mein Philosophieverständnis ist eben, dass es ja schon darum geht, selbst zu denken. Mhm. Und natürlich, und darum sage ich auch eben nicht naiv, sondern also wir fangen ja nicht damit an, dass wir den Schuh selber erfinden, richtig, sondern versuchen das Denken von Heidegger nachzuvollziehen, in Sein und Zeit. Und ich glaube jetzt wiederum aus meinem Vorverständnis her, dass das genau die Art ist, wie, dass das eigentlich Philosophie ist. Ja? Ja, also das ist ziemlich ähnlich zu meinem Philosophieverständnis, würde ich sagen. Ich würde da diesen Gesprächsfaktor noch ein bisschen in den Vordergrund stellen, ja, vielleicht, ne? Also ja, vielleicht so klassisch sokratisch, ne? Also dass man im Gespräch zu etwas kommt, was ich nun, was aber das Philosophiestudium jedenfalls in Deutschland beziehungsweise in Europa meistens ausmacht, ist eben die Auseinandersetzung über Denker. Genau, genau. Und meines Erachtens nach ist das nun auch nicht genau das, was Philosophie vielleicht für mich ausmachen sollte, ne? Weil es immer eben immer einen Angelpunkt hat. Mein Philosophieverständnis geht so ein bisschen eher dahin, aus Interesse an einer Sache und an der Sache sich sozusagen lang zu arbeiten. Und und auf diesem Wege philosophisch zu werden. Ne? Also ja. Wenn man sich tatsächlich eine Frage nimmt, was ist die Welt? Und versucht darüber zu reden. Ne? Aber das ist natürlich auch jetzt nicht die. Ja, und dann ist nicht unser Ansatz. Das ist nicht unser Ansatz, aber was man dazu sagen kann, und das ist eben sozusagen die Verquickung, ja, dass wir dass man dann in der Bewegung, wenn du jetzt zum Beispiel das nimmst mit was ist die Welt, dass du dann natürlich dir wieder anschauen musst, wo kommt überhaupt diese Frage her. Richtig. Und, aber das und selbst schon, so das zu reden, ist natürlich eigentlich schon wieder Heidegger, aber damit greife ich natürlich auch vor. Also richtig, weil genau das ist. Ja, genau, natürlich ist hat man dann mit den Denkern, die diese Fragen stellen und auf ihre Weise die Fragen stellen, einen guten Ansatzpunkt. Ne? Genau. Aber es ist dann eben, wenn man sich auf diese Denker bezieht, eben nicht der eigene philosophische Ansatzpunkt, sondern eben ein Ansatzpunkt, den man mit einem Denker nimmt. Ne? Und genau, ich meine, natürlich ab einem gewissen Punkt, wenn man sich da loslösen von kann, dann wird das natürlich auch zur Philosophie. Ne? Und ich wollte das jetzt auch nicht als Kritik formuliert haben an der philosophischen Praxis, wie sie an den Universitäten hier stattfindet. Ne? Also das ist durchaus legitim sehr, sehr legitim eben, weil man nach 2000 Jahren Philosophiegeschichte jetzt diesen originären neuen Ansatz, den kann man eben nicht einfach so finden, sage ich jetzt mal. Ne? Also man muss sich schon letztlich damit auskennen, was passiert ist in der Philosophie, damit man einen originären Ansatz hat im eigenen Philosophieren. Aber wie gesagt, es ist ja nicht unser Anspruch hier zu philosophieren. Vielleicht wäre das aber diese ganzen Ausführungen jetzt, vielleicht sind die gar nicht so falsch. Damit man vielleicht auch so ein bisschen weiß, wie wir ticken oder wie wir zu den Sachen stehen. Ja, das war ja der Punkt jetzt, ne? Also dass wir irgendwie klar machen, was so unser persönlich, also weil es eben eine persönliche Sache ist. Ja. Und ich stimme allem, was du gerade gesagt hast, zu, völlig. Und finde es aber auch gleichzeitig so, dass auch wieder für mich ein Grund mit für dieses Projekt, dass Philosophie eben nicht nur an Universitäten stattfindet. Richtig. Und Philosophie ist etwas, was stattfindet. Und natürlich ist jetzt an der Universität gibt's einen Fachbereich, der so heißt. Und da gibt es Leute, die haben einen Beruf, der den Namen trägt. Und das ist alles richtig. Und über Legitimität und so will ich sowieso, das alles ist, ne? Dürfen alle machen, was sie wollen. Richtig, ja. Und ich freue mich halt einfach, wenn je mehr Gespräche es darüber gibt. Ja. Und je vielfältiger es ist und eben auch ich sehe das Ganze halt in dem Sinne nicht, ich sehe sozusagen vorweg, dass es kein Ergebnis, kein festhaltbares Ergebnis, also wie gesagt, das ist persönlich, kein festhaltbares Ergebnis geben wird und dass das aber auch überhaupt gar kein Fehler ist, weil nämlich die Bewegung sozusagen, die ja der Philosophie zugrunde liegt, eben das Fragen und das Suchen ist und nicht so sehr das Finden und Aufhören. und Schluss machen. Das hast du schön gesagt, vor allem weil das ja Sachen betrifft, über die wir noch sprechen werden. Genau, ja. In späteren Folgen. Vielleicht doch nochmal ein paar Worte zur Vorgehensweise. Wir haben vor, je Paragraph, der sich findet in Sein und Zeit, eine Folge zu machen. Und in jeder Folge sozusagen einen Paragraphen durchzusprechen. Ja. Das sind meistens 2 bis 3 Seiten, manchmal mehr, manchmal weniger sogar. Aber immer eine Textmenge, die, glaube ich, in einer Woche zu bewältigen wäre. Also es hört sich jetzt fast an wie so ein Lesekreis, wenn ich das so sage, ne? Aber ja, letztlich ist es das auch, ne? Und ich denke mal, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass wir sehr, sehr gerne Kommentare auch bekommen würden zu dem, was wir hier besprechen. Denn gut, wir sprechen nun zu zweit drüber, aber ja, die Hörer sollen bitte gerne Ergänzungen liefern. Ne? Also dadurch wird das Ganze nur noch interessanter. Genau. Ne? Und man kann ja eben den Kreis ein wenig über die Kommentarspalte erweitern, den Gesprächskreis. Oder den Lesekreis, oder wie man es auch immer nennen will. Ne? Ja, also ich denke mal, dass vielleicht als Einführung, was einen hier erwartet, ja, aber jetzt müssen wir natürlich auch so ein bisschen uns vielleicht noch erklären, warum Heidegger gerade. Ne? Es gibt ja, wie viele Philosophen gibt es, die man hätte ja nehmen können für diesen Podcast? Warum gerade Heidegger? Vielleicht möchtest du da mal anfangen. Ja, ja, mir persönlich schmeckt es immer nicht so von wichtig zu sprechen, weil das ja gleichzeitig irgendwie bedeuten würde, dass es Sachen gibt, die nicht wichtig sind. Aber man wird immer wieder, wenn man sich mit Philosophen oder philosophischem Denken auseinandersetzt des 20. Jahrhunderts, wird man immer wieder auf den Namen Heidegger stoßen. Mhm. Das ist irgendwie wie so eine Art Knoten, der da zu dem viele Linien hinführen und von dem viele Linien wieder wegführen. Einmal also das. Also dass sozusagen in unserer Beschäftigung mit Philosophie bisher Heidegger immer wieder aufgetaucht ist und eine große Rolle spielt, insofern, als dass viele Bewegungen von da ihren Ausgangspunkt genommen haben. Ja. Ja, sowieso wie so eine Art Verzweigung. Und darum ist es interessant. Und gleichzeitig ist Heidegger ja irgendwo auch eine schwierige Figur. Einmal darin, weil sein philosophisches Denken so ein bisschen, ja, wie soll ich mal sagen, hermetisch ist. Oder ja, zumindest also den Anschein, oder zumindest auf den ersten Blick den Anschein macht. Und darum eben auch diese intensive Auseinandersetzung jetzt damit, also dass wir uns auch so viel Zeit damit nehmen. Ja, und nicht zuletzt ist Heidegger ja jetzt wieder aufgetaucht. Ja, durch die schwarzen Hefte haben wir nochmal wieder, also müssen wir uns nochmal wieder ganz neu mit ihm auseinandersetzen. Und das ist sozusagen der Abschluss der Heidegger Gesamtausgabe. Der Heidegger Gesamtausgabe, das sind also Überlegungen gewesen, die er aufgeschrieben hat ab dem Jahr 31, die jetzt nach und nach veröffentlicht worden sind. Und jetzt liegt halt der letzte, der vierte Band. Oh, ja, so genau weiß ich das jetzt ja, gar nicht. Ja, ist jetzt der vierte Band, der ist jetzt irgendwie raus. Und ja, in der Folge sind ja ganz viele Sachen passiert und wir haben das verfolgt jetzt ein bisschen und haben aber da den Eindruck gewonnen, dass eigentlich alle, also auch der Herausgeber und alle, wenn man mal ganz ehrlich ist und wenn man das unakademisch ausdrückt, eigentlich ratlos sind. Ja. Also alle sind ratlos und verwirrt, also ist, so und betroffen irgendwo. Ja, jetzt Hast du schön um das Thema herumlaviert, will ich was schon sagen. Nein, wieso das? Denn man muss dann natürlich auch so ein bisschen auf den Inhalt zu sprechen kommen. Und ich glaube, da sind wir uns beide einig. Was man natürlich wissen muss, ist, dass Heidegger seit 1933 Parteimitglied der NSDAP gewesen ist. Und ein nicht, ja, wie soll man das sagen? Also er war schon am Anfang begeisterter Nazi, das kann man so nennen, glaube ich. Ne? Also diese Bewegung hat er begrüßt und nur aus welchen Gründen ist eben auch die Frage. Ne? Also sicherlich nicht, weil ihn da die politischen ja, Positionen sehr zugesagt haben, aber er sah da ja eine revolutionäre Bewegung, die ja ihm vielleicht auch ja zumindest in ihren Grundansichten entgegengekommen ist. Ne? Also man muss sich Heidegger auch als einen Menschen, glaube ich, vorstellen, der ja sehr im Denken oder in der Philosophie beheimatet ist und den ja so politische Sachen vielleicht nur in zweiter Linie interessiert haben. Vielleicht drücke ich mich da aber auch schlecht aus. Nee, ich weiß nicht. Ich gehe da auch mal ganz direkt drauf ein. Also das Ding ist ja, diese Sachen sind ja alle lange bekannt. Das ist nicht das Neue. Und ich versuche das mal wirklich auf den Punkt zu bringen. Das eigentlich Neue und Schockierende daran ist, sind die wirklich krass antisemitischen Sachen, die er sagt. Aber was das eigentlich, ja, was einen wirklich betroffen daran macht, ist, dass es so, dass es, wie soll ich mal sagen, dass es also wirklich so dämlich ist. Verstehst du? Also es ist halt, und dass man sich deshalb fragen muss, diskreditiert das nicht einen Menschen, von dem man vorher dachte, sei ein großer Denker? Ja. Es ist nicht nur so, was man vorher ja immer schon gewusst hat. Er hat irgendwie sich da in so eine Rolle rein fantasiert wie ein Platon, der da jetzt irgendwie mitwirkt an der Errichtung eines neuen Staates und dass er da irgendwie gut und dass er sich da irgendwie eine ideale Vorstellung von so einer Bewegung gemacht hat und so. Das wusste man ja alles vorher. Und dann hat man immer gesagt, Heideggers Irrtum. Also Heidegger hat da irgendwas gesehen und was es dann nachher nicht war. Und dann hat sich das alles schlecht entwickelt. Tatsache ist dann aber, und das, was sich jetzt herausgestellt hat, ist, dass er halt in seinen öffentlichen Reden eigentlich nicht antisemitisch gesprochen hat. Ja, und dass er jetzt aber in seinen Überlegungen... Genau, das hat er rausgehalten. Und jetzt aber dann in seinen privaten Überlegungen wirklich ganz krasse Äußerungen gemacht hat und dann aber auch sozusagen ja noch bis Kriegsende und wenn ich das, also wie gesagt, ich bin da auch noch nicht ganz durch, aber wenn ich das richtig sehe, ja sogar noch dann danach. Also der, ja, also so ganz, verstehe ich das auch. Und das ist halt einfach das, was jetzt einfach Rätselhafte und Schockierende ist. Mhm. Ja. Aber was du vorhin mit der Dämlichkeit meintest, ja. Das darf man sich jetzt nicht so vorstellen, dass das irgendwie, dass diese ganze Dämlichkeit passiert ja in einem denkerischen Gestus. Ne? Ja, das ist genau. Ja das eigentlich Schockierende daran, dass er eben ja ganz, ganz tief in die philosophische Trickkiste, würde ich fast sagen, greift und damit ja sozusagen seinen Antisemitismus ja fast schon veredeln will, sozusagen, ne? Indem er da mit den Juden die Metaphysik in Zusammenhang bringt, also so ganz eigenartige Zusammenlegungen, die dann, er war übrigens Metaphysikkritiker, deswegen ist das irgendwie von Relevanz, aber ja, ich weiß nicht, es ist wirklich, wirklich ganz fürchterlich. Ich sag mal, was ich mit Dämlichkeit auch meine, ist halt, dass er einerseits ja immer den Gest, also er selber, dass wir ihn für einen großen Philosophen halten heutzutage, ist ja auch ganz einfach, er hat sich selber ja auch immer für einen großen Philosophen gehalten. und dass er so tief ist und so weiter, das ist ja auch seine Selbstinterpretation. Er sieht sich selber auch, ja als tief. Das ist ja auch ein Teil seiner Show, ne? Wenn man das jetzt schon Show nennen will, ja. Gut, das ist natürlich ein neuerer Begriff, aber... Und was dann halt wirklich das Schockierende ist, dass das aber dann doch, also da kann man ja fünfmal Metaphysik und das ist wie Stammtisch. Also für mich ist das, was ich mit dämlich meine. Das ist halt ja irgendwie einfach so dahin. Nein, es ist ja alles ausgearbeitet, das meine ich nicht und das meine ich nicht mit dahin geredet, aber es ist halt einfach wirklich weiß ich nicht. Also es ist halt einfach... So ein bisschen... Da fehlen mir auch die Worte. Da sind wir aber, glaube ich, tatsächlich nicht die Einzigen, denn wenn man sich da mal in den Texten, die dazu erschienen sind, bei der FAZ oder sonst wo, bei einschlägigen Philosophie-Magazinen und so weiter, da herrscht eine ähnliche Ratlosigkeit, so wie wir sie jetzt hier wahrscheinlich... Ja, es ist Ratlosigkeit. Ja. Also zum Beispiel jetzt der Rücktritt von Figal in der Martin-Heidegger-Gesellschaft. So, und das hat er ja mit diesen Äußerungen von Heidegger begründet. Ich glaube das nicht ganz, ehrlich gesagt. Also, das ist natürlich alles nur Vermutung und so ganz ahnungslos kann er da halt und nicht gewesen sein. Und er hat sicherlich nicht gewartet, bis er das Buch in der Buchhandlung kaufen konnte. Und hatte, also ne? Und dann so gesehen war es alles ein bisschen später, aber es ist einfach eine große Ratlosigkeit, wie man damit umgehen kann. Und genau. Und jetzt zu sagen, jetzt ist das alles, es kann nicht sein, dass es jetzt plötzlich, dass sozusagen dass es sozusagen singulär ist. Also es würde halt bedeuten, wir wären halt sozusagen jahrzehntelang auf ihn reingefallen. Und jetzt auf einmal erkennt man das wahre Gesicht. Und das ganz so kann ja auch nicht sein. Nee. Ja. Das ist schon richtig. Ne? Also er hatte da natürlich schon immer, weil er sich öffentlich, jedenfalls das, was man von Heidegger kannte, ja, eben öffentlich nicht so, nicht so klar antisemitisch war, hatte man da irgendwie noch gewisse Anhaltspunkte, dass das vielleicht alles gar nicht so und vielleicht ist er ja gar nicht so ungefähr, ne? Aber man hat ja immer von Heideggers Irrtum gesprochen. Man hat immer gesagt, ja, Heidegger hat sich da einmal nicht die Verführbarkeit des Philosophen. Er ist, und er ist da von dieser, und wie gesagt, er hat sich da in sowas wie Platon, der jetzt da an der Gründung eines Staates und so. So hat man das alles versucht und dann hat man sich immer gewundert, warum trägt er denn irgendwie noch da, als Karl Löwit ihn in Rom trifft, warum trägt er denn dann Parteiabzeichen und all solche Sachen. Wundert man sich immer. Auf einmal, ja, das ist, ne? Die Sache, die im Grunde genommen jetzt der Anlass ist, für uns darüber zu sprechen. Ich glaube aber, das trifft nicht so ganz das. Und ich glaube auch, wenn wir jetzt Sein und Zeit lesen werden, ist das nicht das, was uns primär interessieren nicht wird. Nicht primär, aber es ist natürlich im Hintergrund da. Es ist im Hintergrund da, aber ich glaube, wir werden, zu dieser ganzen Geschichte keine Auflösung. Wir werden in Sein und Zeit nichts, ich denke mal, wir werden nichts finden. Das müssen wir natürlich noch abwarten, aber nichts finden, was uns jetzt irgendwie in der Frage, wie sie jetzt in dem Feuilleton gestellt wird, die uns da irgendwie weiterhelfen wird und irgendwie helfen wird zu sagen, Werk und Person muss man getrennt betrachten oder nicht? Das ist ja eben auch solche Fragen, die man sich stellen muss. Ne? Also ich bin der Meinung, das geht nicht. Nicht in diesem Fall. Also da muss irgendwie muss darüber zumindest diskutiert werden oder sich darüber ausgesprochen werden. Ich meine, also das jetzt okay. Sehen wir ja noch nicht so. Das ist mein Punkt. Also ich sehe das halt so, dass das ist ja eben genau, also es geht natürlich nicht. Wir können jetzt nicht Sein und Zeit auf der ersten Seite aufschlagen mit dem Hintergedanken, dass wir eine Lösung finden wollen für diese Frage, warum das... Das ist ja auch, also es kann natürlich, also in dem Sinne geht es in der Philosophie ja auch nicht um die Person, also nicht, wir werden jetzt nicht verstehen, warum er... Da gibt es ja auch diesen... in dem Haus gewohnt hat, in dem er gewohnt hat. Das ist nicht der Punkt. Aber was ich schon denke, ist, dass wir möglicherweise mehr von der Philosophie verstehen werden, also von dem Denkweg sozusagen verstehen werden und uns klar machen müssen, dass es irgendwie in gewisser Weise am Ende es dahin geführt hat. Ja. Ne? Also das ist ja auch schon ein entscheidender Punkt. Und vielleicht finden wir ja sozusagen, was weiß ich, einen Clou oder Indizien oder was auch immer. Also es ist schon so eine kleine Detektivgeschichte auch, ne? Ja, schon. Also aber wie gesagt, man darf das jetzt nicht überbewerten, ne? Nein. Also wir werden hier, denke ich mal, jetzt der Clou wäre das Beste, wenn man das finden würde, ne? Aber das darf man jetzt nicht mehr als ein Brocken der Unterhaltung klar. Ja, bewerten. Ne? Aber ja, da sind wir auch eigentlich schon fast beim Thema Sein und Zeit. Jetzt, warum gerade das Werk? Mhm. Wenn man sich jetzt doch mit den schwarzen Heften direkt auseinandersetzen könnte. Gut, die sind jetzt auch nicht so ganz zugänglich, ne? Also, so wie ich das verstehe, die schwarzen Hefte. Aber das ist aber auch. Was meinst du mit, mit ganz zugänglich? Was meinst du genau? Ich glaube, die ersten drei Bände sind haben wir auch in der UB sozusagen. Glaub. Ja, gut. Naja, vielleicht habe ich da noch im Hinterkopf, dass natürlich international ein großes Aufsehen erregen. Ne? Ich glaube, die ersten Zitate kamen aus Frankreich, wenn ich mich recht entsinne, aus den schwarzen Heften. Das sickerte da irgendwie von Frankreich hier rüber. Mhm. Und Amerika, da gibt es auch einige Leute, die das interessiert. Und vielleicht kommt das daher, dass ich jetzt gedacht habe, sie sind nicht so ganz, weil es eben noch nicht übersetzt wurde, ne? Und nur in Deutsch. Ach so, meinst du? Ja. Das war jetzt ein querer Gedanke, den ich da hatte. Ne? Mhm. Also, aber Sein und Zeit. Warum jetzt gerade das, wenn wir uns doch auch hätten mit den schwarzen Heften auseinandersetzen können? Aber ich denke, uns geht es eben um Philosophie, würde ich sagen. Und deswegen, eigentlich geht es um Philosophie, genau. Deswegen Sein und Zeit. Ne? Also, weil, wie du schon so schön gesagt hast, es ist ein Knotenpunkt in der Philosophie des 20. Jahrhunderts. Ich würde sogar fast sagen, das wichtigste Werk des 20. Jahrhunderts auf philosophischer Ebene. Und auch das, und ich würde sagen, fast schon primär das wollen wir ja hier auch rausfinden, warum das so ist, was mit was haben wir da zu rechnen, sozusagen, ne? Ja. Und ja, vielleicht sollten wir da noch so ein bisschen ein paar Worte verlieren. Wir gehen ja nicht ganz unbeleckt ran, ne? Also ich habe es noch nicht ganz gelesen, ich habe mal reingelesen und ich glaube, du hast es gelesen. Ja, aber das ist so lange her, dass das nochmal Sinn macht, nochmal. Ja, es ist halt wie immer, es ist so eine Art Gefühl geblieben, aber ich kann jetzt nicht, weißt du, was ich meine? Ich kann jetzt nicht sagen auf Seite 53. Ja, also wer das kann, ne? Also, nee, nein, du weißt, was ich meine. Das traue ich nur Freiburger Professoren zu. Ja, und auch das ist nur wahrscheinlich eine Pose. So, also so eine, wahrscheinlich, so ein, ja. Wie sagen wir die dann immer? Ein Gestus. Ja, genau. Auch eines meiner Lieblingsworte, wie man vielleicht schon mitbekommen hat. Habitus, gell? Habitus, ja, das, ne? Das ist ja soziologisch. Ne? Aber das ist ein Denk, ne? So ein Denkhabitus. Ja, aber gut, also vielleicht können wir ja schon mal so ein bisschen Einblick darüber bieten, was uns da erwarten wird bei Sein und Zeit. Also ja, die Frage, ohne jetzt alles vorwegzunehmen. Ne? Ich glaube, das ist auch, also dadurch, dass ich das Buch noch gar nicht ganz durchgelesen habe, ja, ist die Gefahr ist halt bei mir da relativ gering. Aber ich denke ja schon, wir können. Ich weiß nicht, was wollen wir machen? Wollen wir ein paar Schlagworte sagen oder was wollen wir sagen? Also ich denke schon, dass man. Oder willst du, also weißt du, was du machen könntest, was wir vielleicht machen können, jetzt mal so salopp aus dem Ärmel, nochmal eben, also wo kommt Heidegger jetzt eigentlich, wo fängt Heidegger eigentlich an, womit? Und dann sind wir ja bei der Phänomenologie. Also das ist das, also ich meine jetzt gar nicht irgendwie biografisch oder so, also da, sondern, ich hätte auch, sondern mit, dass er eben die Phänomenologie kennengelernt hat. Richtig, ja, das ist ja eigentlich auch eine relativ interessante Geschichte. Phänomenologie, vielleicht fangen wir damit tatsächlich an. Ja. Weil das ist ja, wenn man, ne, das ist ja der Anfangsansatzpunkt von Heidegger. Richtig. Ja, also die Phänomenologie als philosophische Disziplin, man könnte fast schon sagen Methode, oder man ist sehr, sehr auf dem richtigen Weg, wenn man sagt Methode. Philipp mag Phänomenologie. Ja, ich mag die Phänomenologie sehr, gerade in der, und das gehört noch dazu, in der husserlischen Prägung, denn Edmund Husserl ist der Begründer der Phänomenologie, die er in Abgrenzung zur Psychologie langsam entwickelt hat. Ne? Also bei der Psychologie sah Husserl nämlich das Problem, dass sie sich als eine Art Grundlagenwissenschaft etablieren wollte. Ne? Also die Psychologie sozusagen als Erklärung für Logik genommen werden soll. Und das hat Husserl nicht geschmeckt, und zwar aus dem einfachen Grund, weil in der empirischen Psychologie Logik sozusagen vorausgesetzt werden muss, als Werkzeug eben, ne? Also Mathematik, im weitesten Sinne Logik, ja, ist im Grunde genommen die Grundlage für psychologische Arbeit. Und damit dann die Logik selbst wieder erklären zu wollen, das ist so eine Art Zirkelschluss, den man dann hat. Und diesen Ansatz finde ich relativ plausibel, muss ich sagen. Wohin das nun führt, ist etwas komplizierter. Was hat Husserl sich denn einfallen lassen, um da rauszukommen? Sein Einfall ist, und damit hat er sich wiederum auf seinen Lehrer Franz Brentano bezogen, war, dass er gesagt hat, wir müssen ein Faktum müssen wir immer annehmen, hinter das wir nicht zurückkommen. Denn wir sind Bewusstseinswesen, wir haben Bewusstsein, und das nennt sich die Intentionalität, sagt dieser Satz der Intentionalität, sagt nichts anderes aus als wir haben immer ein Bewusstsein von etwas. Von etwas, genau. Ja, und mit diesem Grunddatum, wer da an Descartes denken muss, der liegt da goldrichtig sozusagen. Ne? Denn es ist ja das, was wir, wie wir unser Leben die ganze Zeit wahrnehmen und leben, wir sind sozusagen immer bewusst. Das heißt, auch wenn wir träumen, ist da, wenn da etwas geträumt wird, ist das ein Bewusstseinszustand sozusagen. Ja. Ne? Ob dieser Bewusstseinszustand nun real ist oder nicht, spielt keine Rolle im Grunde genommen. Denn was Husserl möchte, ist, dass wir einen Schritt zurück tun und all diese Bewusstseinsinhalte sozusagen von der Ferne beobachten. Das nennt er dann die phänomenologische Reduktion. Genau. Die dann, man kann sich das vielleicht so vorstellen, gibt da ein schönes Beispiel, oder ich finde es sehr schön, wenn man Klavier spielt, dann spielt man Klavier. Wenn man aber nun darüber nachdenkt, welche Tasten man gerade drückt und im Grunde genommen darauf achtet, wie man seine Hände auf die Tasten legt, dann behindert man sich selbst beim Klavierspielen. Sozusagen, man thematisiert nämlich auf einmal, wie drücke ich denn gerade und was muss ich als nächstes drücken, und dadurch kommt man aus dem Klavierspiel heraus und geht auf eine andere Ebene der Betrachtung des Klavierspieles. Und ungefähr so muss man sich vorstellen, wie die phänomenologische Reduktion funktionieren soll. Ja, und was aber auch noch, und das wird jetzt dann für Heidegger eigentlich wichtig, das ist die phänomenologische Reduktion. Und was eben da der Punkt ist, ist, dass wir im Grunde genommen alles Bildungswissen und alles auch wissenschaftliche Wissen, das wir haben, erstmal auf Eis legen müssen. Also, und das ist sozusagen der Ansatz, und da kommt dann ja die phänomenologische Methode auch zum Tragen, die dann ja eben sozusagen die Phänomene bearbeitet, aber eben nicht als sozusagen schon in der Form, wie wir sie alles, was die Philosophiegeschichte schon geliefert hat, Begriff und all diese Dinge, das wird alles auf Eis gelegt. Und das ist dann auch ein Punkt, an dem Heidegger dann ja auch von Husserl sozusagen dann ja anfängt abzuweichen. Mhm. Weil bei Husserl gibt es dann ja eine ganze Armee wieder von Aperzeptionen und, nicht? Und, ja. Und also das sind ja alles auch schon wieder Dinge, die er irgendwo her hat und die jetzt nicht sozusagen in den Phänomenen liegen. Und die eigenartige Sprache, die Heidegger hat, das werden wir dann ja auch in Sein und Zeit sehen. Die eigenartige Sprache. Aber das ist eine Sprache, die man jetzt schon erwähnen sollte, ne? Genau. Wenn man jetzt an das Buch herangeht und glaubt, man könnte da jetzt so einfach loslegen und lesen, der wird eben auf diese Sprache treffen. Und genau. die Verwendung dieser Sprache, die hat einen Grund. Vielleicht möchtest genau, du das, ja, mal das war das, was ich sagen wollte. Also die Sprache hat eben den Grund, ich beschreibe das jetzt mal ganz salopp, wie so eine Art Kindersprache, ja, die eben versucht, also weil es ja immer darum geht, möglichst voraussetzungslos zu arbeiten. Und je mehr Terminologie ich verwende, also die aus der Tradition kommt, dann stelle ich mich ja immer schon auf einen Standpunkt, dass ich etwas habe. Und das habe ich eben nämlich nicht direkt vom Phänomen, sondern das habe ich ja eben, das ist eben Bildungswissen, das ist wissenschaftliches Wissen. Das sind alles Schulstoff. Ja. Und den muss ich erstmal beiseite schieben. Und wenn ich das wirklich ganz konsequent versuche, dann komme ich am Ende bei so einer Art Kindersprache an. Dasein. Ja, also so, das ist meine Erklärung. Ja, aber vielleicht kann man ja schon so ein bisschen auf den Titel eingehen, Sein und Zeit. Also die Zeit, würde ich jetzt sagen, lassen wir nochmal ein bisschen links liegen und kommen vielleicht ein bisschen darauf zu sprechen, was Sein bedeutet, so ein bisschen. Ne? Also was man darunter vermuten darf vielleicht schon. Ne? Also damit man vielleicht so einen ersten Ansatz hat, wie man ja den Heideggerschen Ansatz begreifen kann. Ne? Also, da habe ich jetzt ein Problem. Also, ja. Nee, dann, aber, also, aber das Ding ist ganz einfach, dass das Sein selbst genau ja hier das Problem ist. Richtig. Also, wir haben sozusagen im Grunde genommen ist das Sein das Selbstverständlichste und von der Philosophie ganz am Anfang schon geklärteste und darüber sozusagen selbst darüber sprechen zu wollen, ist schon ein Fehler an sich. Ja, genau. Weil alles so klar ist und weil es eben der allgemeinste und damit eben auch gleichzeitig leerste Begriff ist. Na, also man kann eigentlich gar nichts damit anfangen. Und das ist genau der Ansatzpunkt von Heidegger, dass er nämlich nach dem Sinn von Sein fragt. Und das ist, vielleicht um das nochmal kurz zu sagen, ist für viele andere Philosophen schon der Grundfehler gewesen. Mm. Und aber macht gleichzeitig natürlich die Größe. Also er hat halt versucht, anders als, wie gesagt, ich bin nicht der Husserl-Experte, aber anders als Husserl, der ja eben nah an den Phänomenen arbeiten wollte. Mm. Und Heidegger versucht es mit einer Ontologie. Und da ist gleichzeitig auch dann, also, und das ist halt Sein und Zeit. Und da ist sozusagen die Bewegung, da macht er sich sozusagen richtig unabhängig von Husserl, der ja dann das auch eben nicht mehr mitgemacht hat. Also der sagt, da geht er seine eigenen Wege und das sehe ich nicht. Richtig. Ne? Von Husserl kommt, glaube ich, auch sogar der Vorwurf, dass das eine Anthropologie wäre auf eine Art und Weise, was Heidegger da betreibt. Ja, aber was das Sein angeht, du hast es schon gesagt, der leerste und allgemeinste Begriff sozusagen. Aber wie gesagt, es ist ein Thema, das doch da war in der Philosophie. Also gerade in der antiken Philosophie bei Platon und Aristoteles wird diese Frage gestriffen. Ne? Also wie kann etwas überhaupt sein sozusagen? Es ist keine Eigenschaft in dem Sinne, wie sie jetzt Dingen zukommt, wie hier liegt ein Laptop auf dem Tisch, der schwarz ist und die Schwärze des Laptops ist sozusagen ja eine relativ zufällige Eigenschaft. Ich habe zum Beispiel selbst einen silbernen Laptop, ne? Also zum Laptop kommt die Schwärze sozusagen nicht direkt dazu. Also es ist nichts, was den Laptop jetzt sozusagen ausmachen würde. Keine wesentliche Eigenschaft des Laptops. Ne? Und das ist sozusagen der Ansatz, wie vor Heidegger philosophiert wurde. Ne? Also man schaut auf den Gegenstand und guckt, welche Eigenschaften man beim Gegenstand isolieren kann, welche wesentlich sind, welche unwesentlich sind und kann dadurch sozusagen auf den idealen Gegenstand Rückschlüsse machen. Mhm. Aber das Problem, und da wird Heidegger dann ansetzen, ist, dass man von dem Gegenstand eigentlich nicht so viel erfahren kann. Also natürlich kann man erfahren, dass bestimmte Eigenschaften wesentlich sind und andere unwesentlich, aber das ist nicht der Punkt, und der das Sein betrifft. Das liegt nämlich auf einer ganz anderen Ebene. Auf einer ganz anderen Ebene, die Philosophie vorher vernachlässigt hat. Und das ist, was das wohl ist, das werden wir dann in der Lektüre rausfinden. Ich das jetzt auch machen. Ja, genau. Ne? Mhm. Aber es ist vielleicht schon mal nicht schlecht, das in einer Form erwähnt zu haben, damit man auch weiß, was auf einen zukommt, wenn man das wenn man das mitmachen will, was wir hier vorhaben. Mhm, genau. Ja, und soweit vielleicht als erste Vorbesprechung. Als erstes, genau. Die Frage nach dem Sinn von Sein. Das wird die Frage sein. Genau. Richtig. Ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns in aller Kürze. Genau. Und hören uns in der nächsten Folge wieder. Alles klar.